So wie ihr schon gehört habt, wir fangen mit der Predigtserie Freundschaft mit Gott an. Ich möchte euch sagen, das ist mein Steckenpferd. Ich kann wirklich unendlich davon reden. Das ist wirklich mein Lieblingsthema. Это очень важная, интересная тема. Das ist ein sehr wichtiges, aber auch sehr interessantes Thema. Потому что люди сейчас путают настоящие ценности с поддельными. Weil die Menschen heutzutage die echten Moralwerte mit den falschen Moralwerten. Дружба это то, что нам нужно всем, правда? Und die Freundschaft ist das, was wir alle jetzt brauchen, nicht wahr? И мы много раз слышали, как вот, ну, в прошлый раз мы слышали, что за Иисусом ходила толпа. Also wir haben schon oft gehört und wir kennen diese Geschichte, wo eine Menge dem Jesus nachgefolgt hat. Но были ли все эти люди другом Иисуса? Aber waren denn all diese Menschen auch Freunde von Jesus? Когда им что-то не понравилось, что он сказал? Also sobald ihnen was nicht gefiel, was er gesagt hat? То есть они не получили то, что они ожидали? Also sie haben nicht das bekommen, worauf sie gewartet haben. Они оставили его. Haben sie ihn einfach zurückgelassen? И вот Иисус, он никогда не бегал за толпой. Und Jesus selbst hat nie der Masse nachgefolgt. Потому что он знал, что толпа она переменчива. Weil wusste, dass diese Masse sehr wechselhaft ist. Сегодня кричат: «Осану, сыну Давидова!» Heute schreien sie: «Hosanna, dem Sohn David!» А завтра они кричат уже: «Распни его!» Und morgen schreien sie bereits: «Kreuzige ihn!» И вот мне очень хотелось бы вас спросить. Und ich möchte euch so sehr fragen. Есть ли здесь те, которым не нужны друзья? Но я не буду этого делать. Also gibt es hier diejenigen, die keine Freunde brauchen? Потому что мы все знаем, да, что человеку нехорошо быть одному. Denn wir wissen alle ganz genau, dass Mensch alleine einfach ihm schlecht geht. Бог не создал человека для одиночества. Gott hat den Menschen nicht für die Einsamkeit geschaffen. Конечно, нам нужны друзья. Natürlich brauchen wir Freunde. Да. Да. И вот, знаете, люди иногда говорят: «Ой, одиночество, это так плохо». Manchmal sagen die Menschen: «Hey, die Einsamkeit, es ist so schlecht». Лучше, ну вот хоть какой-нибудь друг, вот лишь бы только не быть одиноким. Also wenigstens irgendeinen Freund, Hauptsache nicht alleine sein. Но ведь согласитесь. Aber ich hoffe, ihr stimmt mir jetzt zu. Что дружба любой ценой, она же не настоящая. Dass eine Freundschaft, die um jeden Preis erkämpft wird, die ist nicht echt. И когда тебе вот понадобится друг, вот именно в этот момент он может тебя спасти. Und wenn du tatsächlich diesen Freund brauchst in dem Moment, dann kann er dich wahrscheinlich verlassen. Вот такие друзья любой ценой, они не пойдут за тобой до конца. Und solche Freunde, die um jeden Preis von dir gewonnen worden sind, die werden dir nicht nachfolgen. Библия говорит. Die Bibel sagt uns, что это все равно, как если бы ты, как если бы опереться на больной зуб или на сломанный нос. Also die Bibel sagt uns, das ist zum Vergleichen, als wenn du dich auf einen kranken Zahn verlässt. Ну давайте мы откроем Библию. Lass uns jetzt mal die Bibel aufschlagen. Прочитаем от Иоанна 15, главу 13-15 стих. Und werden aus Johannes 15, Vers 13 und 15 vorlesen. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch bitte. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was der Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Also Jesus hat viele Nachfolger. Я не знаю, сколько сейчас по статистике христиан в мире. Also ich weiß nicht, wie viel Christen statistisch gesehen. То есть это те, кто называется себя последователями Иисуса Христа. Also das sind diejenigen, die sich als Nachfolger Jesu nennen. Но я знаю, что друзей у Иисуса не так много. Aber ich weiß, es gibt nicht so viele Freunde für Jesus. Also von Jesus. И вот Иисус он говорит, что вы друзья мои. Und Jesus sagt, ihr seid meine Freunde. Если исполняете то, что я заповедую вам. Wenn ihr das ausführt, was ich euch geboten habe. Если вы исполняете. Also wenn ihr das ausführt. Он не заставляет. Also zwingt uns nicht. Но он говорит, что если. Aber sagt, wenn. Тогда вы мои друзья. Dann seid ihr meine Freunde. Я вот расскажу вам одну притчу. Ich möchte euch ein Gleichnis erzählen. Или я даже хотела предложить ее обыграть. Oder ich habe sogar vorgeschlagen, die so zu spielen sogar. Давайте мы тогда. Виктор, можно тебя? Lass uns mal das bildlich zeigen. Виктор, kommst du bitte auf die Bühne? Саша, можно тебя? Саша, dich auch? Саша, да, пожалуйста. Пока. Мы обыграем притчу, да? Also wir wollen mal dieses Gleichnis nachspielen. Вот два актера у нас. Also wir haben jetzt zwei Schauspieler. Виктор. Алекс. Александр. Так, Алекс, иди ко мне. Алекс, kommst du вот zu mir? Представьте себе. Also stellt euch vor. Они или вы живете. Also, Die oder ihr, ihr wohnt, вы живете в большом многоэтажном доме. Also ihr wohnt in einem Mehrfamilienhaus, also mehrstöckigem Haus. Alex живет в одном подъезде. Also Alex wohnt unter einer Nummer. Вот это у нас Иисус. Also in einem, das ist Jesus. Вот Иисус живет в другом подъезде. Aber Jesus, Jesus lebt in einem anderen Gang. И каждое утро они встречают. Und jeden früh treffen sich. Они встречают. О, привет, Иисус, привет, Алекс. Und dann treffen sie sich. А, hi, Jesus. Как дела? Wie geht es dir? Нормально, все. Ah, alles gut. И разбежались. Und dann gehen sie wieder auseinander. Проходит день. Dann kommt, geht ein Tag vorbei. Они опять встречаются. Die treffen sich wieder. Наверное, лучше спать. Окей. Опять встречаются. Как дела? Как день? Und treffen sich wieder. Hey, wie geht's dir? Классно. Ach, klasse, super. Okay, идут по домам. Und dann gehen sie wieder nach Hause, jeder. И так каждый день. Und so täglich. Привет, Иисус. Hi, Jesus. Пока, Иисус. Tschüss, Jesus. Okay, и вот однажды. Und eines Tages. У Иисуса состоялся разговор с его отцом. Also bei Jesus hat man ein Gespräch mit seinem Vater gehabt. Давайте, у нас отца сыграйте. Не всегда же вам черно играть. Вот это у нас отец. Das ist unser Vater. И вот у Иисуса с отцом состоялся разговор. Und so kam es zu einem Gespräch von Jesus und dem Vater. И отец говорит ему. Und der Vater sagt zu ihm: Сын, я так люблю тебя. Sohn, ich liebe dich so sehr. И если у тебя есть друзья, und wenn du Freunde hast, которых ты любишь, die du liebst, и которые любят тебя, und die dich lieben, то я согласен стать их отцом. Dann bin ich einverstanden, auch ihr Vater zu werden. Знаешь, у меня большое богатство. Weißt du, aber ich habe einen großen Schatz. Если они будут моими детьми, und wenn sie meine Kinder sein werden, я хочу, чтобы они пользовались всем тем, что у меня есть. Will ich, dass sie alles das nützen, was ich habe. Вот, передай им мою книгу. Also, schau hier, das ist mein Buch. Gib das ihnen. Дай своим друзьям. Gib das deinen Freunden. Если они будут нужде. Wenn sie eine Not haben. Пусть они обращаются ко мне. Dann sollen sie zu mir kommen. А Иисус так обрадовался. Und Jesus hat sich total gefreut. А правда, и побежал быстрее к своему другу. Also hat sich so dermaßen gefreut, dass schnell zu seinem Freund gerannt ist. Ну, Алекс, смотри. Hey, Alex, schau her. И он дает ему книгу. Und gibt ihm das Buch. И говорит, слушай, Алекс. Hey, Alex. У меня есть для тебя классное предложение. Ich habe für dich ein gutes Angebot. Ты знаешь, у меня отец. Weißt du, ich habe einen Vater. Он очень влиятельная личность. Er ist eine sehr einflussreiche Persönlichkeit. И знаешь, что мне сегодня предложил? Und weißt du, was mir heute vorgeschlagen hat? Он говорит, что мои друзья могут стать его друзьями. Er hat gesagt, dass meine Freunde zu seinen Freunden werden können. И еще он сказал, что он согласен стать, сделать тебя своим сыном. Und noch hat er etwas gesagt. Er ist bereit, dich zu seinem Sohn вот zu machen. Книга. Da ist das Buch. Это его слово. Das ist sein Wort. Ты всегда сможешь к нему обратиться. Du kannst dich immer an ihn wenden. Alex обрадовался. Alex hat sich riesig gefreut. Что ты ему скажешь? Was wirst du ihm sagen? Спасибо, классно. Klasse, это так здорово. Das ist so cool. Слушай. Hör zu. Ну, у меня вообще сейчас нет времени. Aber eigentlich habe ich jetzt keine Zeit. Мне сейчас надо на работу. Ich muss jetzt arbeiten gehen. Нет, книгу не надо собирать. Давай, бери. Предложение классное, правда? Also, du hast ein gutes Angebot. Okay, побежали на работу. Also, jeder geht jetzt in die Arbeit. Проходит время, да? Dann geht eine Zeit lang vorbei. И вот вечером вы опять встречаетесь. Also, und er kommt dann abend nach der Arbeit und die treffen sich wieder. Заглянул в книгу. Und, also, er schaut in das Buch hinein. И вот вечером опять встречаетесь. Und an diesem Abend treffen die sich wieder. Ты видишь, что у подъезда сидит Иисус. Und dann sieht er, dass vor dem Haus Jesus steht. Привет, Иисус, как дела? Hey, Jesus, hi, wie geht es dir? Ну как ты там заглянул в книгу? Und dann fragt er ihn, und wie? Hast du in das Buch reingeschaut? Да, да, я заглянул. Ja, ja, ich habe reingeschaut. Слушай, ну у меня сейчас вообще нет времени. Hör zu, aber eigentlich habe ich jetzt gar keine Zeit. У меня был такой тяжелый день. Ich habe so einen schweren Tag gehabt. Я так устал. Ich bin so dermaßen müde. Ich bin so hungrig. Я хочу спать. Und ich will schlafen. Извини, давай пообщаемся завтра. Tut mir leid, lass uns morgen uns unterhalten. Okay, нет проблем. Okay, kein Problem. Sagt Jesus. На следующем утре встречаются. Am nächsten Morgen treffen sie sich wieder. Привет, Иисус, привет, Алекс. Hi, Jesus. Hi, Alex. И вечером опять. Und abends wieder. Приходит Алекс с работы. Kommt Alex nach der Arbeit nach Hause. Голодный. Hungrig. Он опять хочет спать. Er will schon wieder schlafen. У него опять нет времени. Er hat schon wieder keine Zeit. Они хорошие отношения. Eigentlich haben sie eine gute Beziehung miteinander. Aber jeder geht dann zu Hause. Und so jeden Tag. У Алекса термины. Alex hat Termine. У Алекса работа. Alex hat Job. У него жена, может быть, дети. Vielleicht hat er Ehefrau oder Kinder. Хобби. Der hat Hobbys. У него нет времени. Er hat einfach keine Zeit. Но вот однажды. Und eines Tages наступает момент. Kommt ein Moment in seinem Leben. Пришли проблемы. Kommen Probleme. Что делать? Was tun? Alex ищет решения. Alex sucht nach Lösungen. Он не может спать. Er kann nicht schlafen. Он пытается найти ответы на вопросы. Er versucht, die Antworten auf seine Fragen zu finden. И тут он вспоминает. Und plötzlich kommt ihm in Gedächtnis. Hey! Hey! Иисус дал мне книгу. Jesus hat mir doch ein Buch gegeben. Он же сказал, что его отец. Er hat doch gesagt, dass sein Vater. Влиятельная личность. Eine einflussreiche Persönlichkeit. Значит, он сможет мне помочь. Das bedeutet, er kann mir helfen. Oh, yeah. Что делает Алекс? Was macht der Alex? Он бежит к Иисусу домой. Also er rennt zu Jesus nach Hause. Бежит домой, Иисус на работе. Jesus ist in der Arbeit. Okay. Der ist noch nicht da. И вот тут он звонит в дверь. Und da klingelt er an der Tür. И дверь открывает влиятельная личность. Und die Tür öffnet diese einflussreiche Persönlichkeit. Влиятельная личность открывает дверь, да? Also die, der Vater macht die Tür auf. Алекс говорит, здравствуйте. Und Alex sagt, guten Tag. Вы отец Иисуса? Sind Sie der Vater von Jesus? Да, ja, das bin ich. Скажите, вы написали эту книгу? Sagen Sie, haben Sie das Buch geschrieben? Да, я написал. Ja, das habe ich geschrieben. Вы знаете, у меня проблема. Видите, я в своем проблеме. Иисус сказал, что я могу к вам обратиться. Und Jesus hat zu mir gesagt, ich kann mich an Sie wenden. Вы можете мне помочь? Können Sie mir helfen? Что делает влиятельная личность? Also was macht diese einflussreiche Persönlichkeit? Берет Handy. Nimmt das Handy. Телефон есть? Дайте телефон. Мы все выбираем. У него есть телефон. Так, давайте телефон. Окей, ладно, звоните свой. Отец звонит, набирает номер Иисуса. Also der Vater ruft an und wählt die Nummer von Jesus. И говорит, Иисус. Und sagt, hey Jesus. Тут передо мной стоит твой знакомый или кто он тебе? Du, vor mir steht hier dein Bekannter oder wer ist er für dich? Also Alex hat sich hier natürlich vorgestellt. Вот он стоит сосед. Also da steht dein Nachbar. Скажи, пожалуйста, он твой друг? Sag mir bitte, ist er dein Freund? Иисус говорит, ну, он просто мой знакомый. Und Jesus sagt, der ist einfach nur mein Bekannter. Да, он верующий. Ja, ist ein Gläubiger. Он ходит в церковь. Er geht in die Gemeinde. Отец спрашивает, а он твой друг? Und Jesus fragt, ist er dein Freund? Иисус говорит, ну нет, на дружбу он не тянет, у него нет времени. Aber Jesus sagt, nee, für die Freundschaft reicht's bei ihm nicht so aus, er hat keine Zeit. Когда отец кладет трубку, dann legt der Vater den Hörer auf. И говорит, мне очень жаль. Und sagt, es tut mir sehr leid. Если вы открывали мою книгу, wenn Sie mein Buch aufgemacht haben, то вы читали, dann habt ihr gelesen, что никто не приходит к Отцу, как только через Иисуса. Dass niemand zum Vater kommt, als nur durch Jesus. Потому что Он есть путь, истина и жизнь. Denn er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Пожалуйста, учтите это на будущее. Und bitte merkt das für die Zukunft. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und dann macht er die Tür zu. Und unser Alex geht total traurig mit seinen Problemen. Dann erinnert er sich, hey, ich muss ganz schnell zu Jesus. Also ich muss ganz schnell zu Jesus. Also er wartet nicht vor seinem Haus, aber er rennt sogar zu ihm auf die Arbeit. Und sagt, hey Jesus, kann ich zu deinem Freund werden? Иисус на него посмотрел. Jesus schaut ihn so an. Слушай, а может тебе просто деньги нужны? Он говорит, so, brauchst du vielleicht nur Geld von mir? И Алекс говорит, честно, да. Ja, ehrlich gesagt, ja. Ты прав. Du hast recht. Ну, пожалуйста, помоги мне. Aber bitte helfe mir. Я знаю. Ich weiß. Я буду твоим другом. Ich werde zu deinem Freund. Я готов до конца дней быть твоим другом. Also ich bin bereit bis zum Ende meiner Tage dein Freund zu sein. Und was sagt ihm? Was macht Jesus? Он упрекает. Also er macht ihm keine Vorurteile. Он говорит, хорошо. Also er urteilt nicht, er sagt, okay, ich freue mich sehr über dich. Und sie gehen gemeinsam zum Vater. Отец решает проблему Алекса. Der Vater löst das Problem vom Alex. И у них крепкая дружба. Und sie haben eine starke Freundschaft. И Алекс до конца своих дней ценит эту дружбу. Und der Alex schätzt diese Freundschaft. Спасибо. Also ich hoffe, das habt ihr jetzt alles so begriffen, also bitte denkt daran. Viele Menschen kommen zu Gott. И они хотят пользоваться его благами. Und sie wollen von seiner Güte auch, sie nützen seine Güte. Но они не хотят быть другом Иисуса. Aber sie wollen nicht Freund Jesu sein. То есть они хотят время от времени. Also sie wollen von Zeit zu Zeit mit ihm. Потому что дружба, она что-то требует, правда? Weil eine Freundschaft wirklich etwas fordert, nicht wahr? Дружба требует какой-то определенной жертвы. Also die Freundschaft fordert eine bestimmte Opfer. Вот как мы выбираем друзей? Und wie wählen wir unsere Freunde? Ну, согласись, что не все, кто тебя подмазывается, да, могут стать твоим другом. Also stimme mir zu, dass nicht jeder, der zu dir, der dir schmeichelt, nicht dein Freund sein kann. Мы ищем тех людей, у которых у нас есть какие-то общие интересы. Also wir suchen ja nach Freunden, die gemeinsame Interessen mit uns haben. Нас что-то должно связывать. Also etwas muss uns verbinden. И согласись, что если ты кого-то называешь своим другом, und stimme mir zu, dass wenn du jemanden als dein Freund nennst, то это еще не значит, что этот человек тоже считает тебя своим другом. Dann bedeutet das noch nicht, dass dieser Mensch auch dich als Freund sieht. И вот Авраам, und der Abraham, он был другом Божьим. Der war Freund Gottes. Давайте посмотрим, почему. Lass uns das mal ansehen, wieso. Может быть, ты скажешь, ну да, я знаю, я читал. Vielleicht kannst du mir sagen, ja, ich habe das schon gelesen. Он был готов принести своего сына Исаака в жертву Богу. Er war bereit, sein Sohn Isaac als Opfer Gott darzubringen. Но только лишь поэтому он стал другом Божьим. Aber ist er nur deswegen der Freund Gottes geworden? Не только. Nicht nur deswegen. И отношения Авраама с Богом, они начались очень давно. Und die Beziehung zwischen Abraham und Gott haben schon vor langer Zeit angefangen. И они знали сердце друг друга. Also sie kannten ihre Herzen. И Бог даже обещал исполнить самую большую мечту Авраама. Und Gott hat sogar versprochen, das größte Wunsch von Abraham zu erfüllen. Дать ему сына, наследника. Also ihm einen Erben, einen Sohn zu geben. И вот мальчик родился. Und jetzt kommt der Sohn zur Welt. Но мы знаем, каким образом, да, как долго его Авраам ждал. Wir wissen, auf welche Weise er zur Welt kam. 25 лет он ждал. Wie lange der Abraham auf ihn gewartet hat, 25 Jahre lang. Вот мальчик родился. Und so kommt dieser Junge zur Welt. Подрос. Er ist größer geworden. И все вроде бы хорошо. Und alles scheint gut zu sein. Авраам старый счастливый. Der Abraham ist absolut glücklich. Все классно. Alles ist super. И вот однажды Бог говорит. Und eines Tages sagt Gott zu ihm. Авраам, принеси в жертву мне своего сына. Bringe deinen Sohn als Opfer. Как? Wie? Не понял. Verstehe ich jetzt gar nichts. Бог, что ты хочешь? Gott, was willst du von как mir? Как это так? Wie soll das sperma vor sich gehen? Дал, а теперь забираешь. Also zuerst gibst du mir und jetzt nimmst du es mir weg. Нет, это не может быть. Nein, das kann nicht wahr sein. Это не похоже на тебя. Das ist dir gar nicht ähnlich. Бог, у тебя есть какой-то план? Gott, du hast bestimmt das Skажи plan. Мне. Sag es mir. Aber Gott sagte es ihm nicht. Говорит, иди на гору моря. Er sagte zu ihm, geh auf den Berg. Возьми своего сына. Nimm deinen Sohn. Принеси мне в жертву. Und bring das mir als Opfer hin. Весь мир рухнул. Und die ganze Welt brach bei ihm auseinander. Abraham знал это Бог. Abraham wusste, dass es Gott. Как я могу ему ослушаться? Also wie kann ich ihm ungehorsam sein? Что теперь будет? Was wird jetzt geschehen? Но он знал сердце Божье. Aber er kannte Herz Gottes. Он знал, что Бог ничего не делает просто. Er wusste, dass Gott nicht einfach so was macht. Я не знаю, во что верил Авраам. Also ich weiß nicht, in was Abraham damals geglaubt hat. Aber er nimmt seinen Sohn. Идет на гору. Er geht auf den Berg. И собирается принести его в жертву. Und bereitet ihn auf für das Opfer. Давайте мы прочитаем. Lass uns das mal lesen. Бытие 21 глава. Das ist 1. Mose 21. 1 по 3 стих и 9 по 12. Und der Herr suchte Sarah heim. Meinst du das? Und der Herr suchte Sarah heim, wie er verheißen hatte. Und der Herr handelte an Sarah, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn. Das ist Bitte 21. И после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам. Und nach den ganzen Versuchungen sagte Gott zu ihm. И он сказал: Вот я. Und er sagte zu ihm: Da bin ich. Бог сказал: Возьми сына твоего единственного. Und Gott sagte zu ihm: Nimm deinen einzigen Sohn. Которого ты любишь. Den du liebst. Исаака. Den Isaac. И пойди в землю Мория, там принеси его всесожжение. Das ist Kapitel 22. Und es geschah nach dem genau. Also 1. Mose 22. Und es geschah nach diesen Begebenheiten. Da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm doch deinen Sohn, den einzigen, den du lieb hast, Isaac, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel. Und er nahm seine zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaac. Und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin zu dem Ort, an dem Gott ihn genannt hat. 9 bis 12? Ja. Okay. Und als er sie an diesem Ort kam, als sie zusammen an diesen Ort kamen, den Gott ihn genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaac und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her und sprach: Abraham, Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Я вообще не могу себе представить, что чувствовал отец, когда они шли по дороге. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was der Vater gefühlt hat auf dem Weg. Вот представьте себе, они идут по дороге. Also stellt euch vor, sie sind auf dem Weg. И вот его долгожданный любимый сын начинает задавать ему вопросы. Und sein lang ersehntes Kind, sein Sohn, fängt an, ihm Fragen zu stellen. Papa, мы идем принести Богу жертву. Papa, gehen wir Gott ein Opfer bringen? Да, сынок. Ja, mein Sohn. Papa, вот дрова, вот огонь. Papa, da ist Holz, da ist Feuer. А где жертва? Und wo ist das Opfer? Papa, мы жертву забыли. Papa, wir haben das Opfer vergessen. Господь усмотрит. Aber der Herr wird schon sorgen dafür. Я не представляю, что чувствовал Авраам. Also ich kann mir nicht vorstellen, was der Abraham damals gefühlt hat. И вот когда он уже занес нож над телом Исаака. Und als er bereits sein Messer über Isaac gehoben hat. Ангел Господень остановил его. Und der Engel des Herrn hat ihn aufgehalten. Не поднимай руки твоего на сына. Du sollst die Hand nicht über dein Kind heben. Ибо теперь я знаю, denn jetzt weiß ich, что ты боишься Бога, dass du Gott fürchtest. И не пожалел для меня своего сына. Und hast nicht deinen Sohn für mich verschont. Который был тебе дороже всего. Das wertvollste überhaupt für dich war. Знаете, это было испытание не только для Авраама. Wisst ihr, das war nicht nur für den Abraham eine Prüfung. Я размышляла над этой историей. Ich habe mir Gedanken gemacht über diese Geschichte. Я поняла, что Бог, Отец, он чувствовал то же самое. Und ich habe begriffen, dass Gott Vater dasselbe gefühlt hat. Потому что он уже знал, denn er wusste bereits, что его сын Иисус Христос, dass sein Sohn Jesus Christus, yeah, будет принесен в жертву за грехи людей, wird als Opfer, yes, für die Sünden der Menschen gebracht. Понимаете, Бог живет, он вне времени. Wisst ihr, Gott lebt außer der Zeit. Библия говорит, что он был заклан за нас. Die Bibel sagt, er ist für uns geschlachtet worden. От создания мира. Von Anbeginn der Welt. Вот отец, он уже знал. Und so hat Vater schon vorher gewusst. Знал, что чувствовал Авраам. Er wusste, dass was Abraham damals gefühlt знал, hat. Что его сын будет принесен жертвой. Er wusste, dass sein Sohn als Opfer dargebracht wird. Как он понимал Авраам. Und er hat wie kein anderer Abraham verstanden. Потому что они испытывали одинаковую боль. Denn sie haben denselben Schmerz gefühlt. И вот в России говорят. Und in Russland sagt man so, чтобы стать друзьями, нужно пуд соли вместе съесть. Also wenn man Freunde werden möchte, dann sollte man einen Sack Salz zusammen essen. Вот здесь Бог вместе с Авраамом они целую гору соли съели. Und hier hat Gott zusammen mit Abraham einen ganzen Berg davon gegessen. И что мы из этой истории можем заключить? Und was können wir aus dieser Geschichte herausnehmen? Когда Бог хочет сделать тебя своим другом, wenn Gott dich zu seinem Freund machen will, он поведет тебя в пустыню. Er wird dich in die Wüste führen. Он не поставит тебя на троне сразу. Also er wird dich nicht gleich auf den Thron hinsetzen. Он поведет тебя в пустыню. Sondern er wird dich erst einmal in die Wüste führen. Потому что только в беде познаются друзья. Denn nur im Leid werden die echten Freunde sichtbar. Или как мы говорим, в пустыне, да? Oder wie ich sage, in der Wüste. Yes, yes. Вот смотрите, когда Богу, Бог захотел освободить свой народ израильский из египетского плена, und schaut her, als Gott beschlossen hat, sein Volk aus der ägyptischen Gefangenschaft rauszuholen, ему понадобился друг. Also er hat einen Freund gebraucht. Ему не раб нужен был, ему also друг нужен был. Er brauchte keinen Sklaven, er brauchte einen Freund. Amen. И вот он увидел Моисея. Und so hat Mose gesehen. И вот Моисей по нашим меркам. Und der Mose nach unserer Zeit. Он вообще не годился ни в друзья. Er konnte, also nach unserer Zeit oder nach unseren Maßwerten, wäre er kein guter Freund. Да, и никакой он не вожак уже был. Er war kein Anführer. Он был пастух. Er war einfach nur ein Hirte. Он уже 40 лет пас овец. Er hat bereits 40 Jahre die Schafe geweidet. Какой вожак, Mensch. Was für ein Anführer. Давайте мы опять прочитаем. Исход 3, с 3 по 6 главу. Also das ist 2. Mose 3, von dem Vers 3 bis 6. Mhm. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten, um diese große Erscheinung anzusehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran, zieh deine Schuhe aus vor den Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist ein heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzusehen. Und weiterhin haben sie dann einen Dialog miteinander. Also Mose sah, dass ein Dornbusch brennte, aber doch nicht verbrannt. Und wir lesen, dass er alles einfach zurückgelassen hat und ging hin, um zu schauen. Und als er dorthin ging, fing Gott mit ihm an zu reden. Wenn er nicht hingegangen wäre, dann hätte er gar nichts gehört. Und wisst ihr, es war nicht so. So ähnlich Mose kam. Ух ты, куст горит. Oh, was ist los? Ein Dornbusch brennt. Da, wo ist mein Telefon? Hey, wo ist mein Telefon? Ich muss das da mal schnell aufnehmen. Ja, выставлю YouTube столько лайков. Und ich werde dir jetzt gleich auf YouTube einstellen und ich werde so viele Likes bekommen. Так думают современные люди, да? Also so denken moderne Leute. Нет. Nein. Знаете, только тогда, когда мы готовы всё оставить, wenn wir bereit sind, alles zurückzulassen. Когда мы готовы все оставить, wenn wir bereit sind, alles zurückzulassen, и пойти к нему, und zu ihm zu gehen, то есть оставить суету, also seine Hektik zurückzulassen, оставить все, что загружает, also alles, was uns so beschwert, und прийти к нему, uns bemüht, um zu ihm zu kommen, да, он начинает говорить, открываться, dann fängt er an, uns zu sprechen, когда, und sich zu offenbaren, когда мы начинаем приближаться, wenn wir anfangen, ihm entgegenzukommen. Послание Якова мы читаем. Wir lesen aus Jakobus. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Naht euch Gott und Gott wird euch auch nahen. И вот кто же должен сделать первый шаг? Also wer soll jetzt den ersten Schritt tun von uns? Бог, конечно, он призывает нас, да? Natürlich beruft uns Gott oder ruft uns zu sich. Но мы должны сделать первый шаг. Aber wir müssen den ersten Schritt tun. Потому что Бог, он хочет видеть нашу готовность. Denn Gott möchte unsere Bereitschaft sehen. Нашу заинтересованность. Unser Interesse an ihm. Он хочет открыться нам. Er will sich uns öffnen. Он хочет стать тебе отцом. Er möchte zu deinem Vater werden. Стать тебе другом. Er möchte dein Freund werden. Не просто вот Бог. Also nicht nur einfach so Gott. Вот упал на колени, да? Und man kniet sich hin und sagt, О, Бог, Бог великий. О, загрос бесмот. Вот это и прекрасно, и чудесно в нашем Боге. Und genau das ist so wunderschön und so gut. Что он не просто Бог всей вселенной. Dass er nicht nur Gott von dem ganzen Universum ist. Но он так близко хочет к тебе подойти. Aber er möchte so nah an dich kommen. Чтобы ты мог протянуть свою руку. Damit du deine Hand strecken kannst. Взять его за руку. Dass du an seine Hand schütteln kannst. И он хочет сказать, слушай, я хочу быть твоим другом. Und er möchte zu dir sagen, hör zu, ich möchte dein Freund werden. Я хочу быть твоим отцом. Ich möchte zu deinem Vater werden. Чтобы тогда, когда ты ко мне придешь. Dass, wenn du dann zu mir kommst. Я мог побеседовать с тобой. Kann ich mit dir einfach reden. И помочь тебе. Und dir helfen kann. Вот мы читаем дальше в этой истории. Und so lesen wir weiterhin in dieser Geschichte. Что народ израильский вышел из Египта. Das Volk Israel aus dem Ägypten ausgezogen ist. Вот следующий вопрос. Und jetzt kommt die nächste Frage. Почему Бог не повел их прямиком в землю обетованную? Wieso hat Gott sie nicht direkt in das verheißene Land geführt? Но это же было логично, да? Das war doch logisch. Там всего-то было 40 дней пешком идти. Es war bloß ein 40-Tage-Marsch in das Land. Он повел их в пустыню. Wieso hat er sie zuerst in die Wüste geführt? Почему он заставлял их жаждать? Wieso hat er sie gezwungen, nach ihm zu suchen? Почему он не повел их прямо в Ханаан? Also, der hat sie gezwungen zu dursten. Wieso hat er sie gleich nicht nach Kanaan geführt? И причем им надо было еще завоевывать. Und dabei mussten sie noch dieses Land auch wieder erobern. Почему? Wieso? Господь повел их в пустыню. Gott hat sie in die Wüste geführt. Чтобы открыть sie. Um ihnen sich zu offenbaren, чтобы проговорить к ним, um zu ihnen zu sprechen, чтобы они узнали его, damit sie ihn erkennen und kennenlernen. Он хотел сперва установить с ними дружеские отношения. Er wollte zuerst mit ihnen so eine freundschaftliche Beziehung aufbauen. И стать им отцом. Und ihnen ein Vater werden. Какой план был у Бога? Was hat Gott für einen Plan gehabt? Почему евреи? Wieso Jude? Почему не русские, не украинцы? Wieso zum Beispiel keine Ukrainer oder Russen? Не знаем. Das wissen wir nicht. Но Бог сказал, я хочу отделить себе народ. Aber Gott hat gesagt, ich möchte mir ein Volk aussondern. Я хочу отделить себе народ. Ich möchte für mich ein Volk aussondern. Я хочу, чтобы они знали меня. Und ich will, dass sie mich kennen. Я буду им отцом, а они будут моими детьми. Ich werde ihnen ein Vater sein und sie werden meine Kinder sein. Вы смотрите, без этого откровения. Und schaut hier, ohne diese Offenbarung. Народ израильский пришел в Ханаан. Wäre das Volk Israel nach Kanaan gekommen? И они опять устроили бы там их идолопоклонение, как в Египте. Dann hätten sie genauso dort die Götzen angebetet wie auch in Ägypten. Потому что хотя они уже были свободны. Obwohl sie schon frei waren. Но внутри они оставались рабами. Aber innen drin blieben sie immer noch Sklaven. Они, к сожалению, так и не поняли вот этого откровения. Und leider haben sie diese Offenbarung nicht verstanden damals. И именно поэтому Бог позволил им ходить 40 лет в пустыне, 40 дней. Und genau deswegen hat Gott erlaubt und gewollt, dass sie 40 Jahre in der Wüste rumwandern. Вот представьте себе, Бог собирается заключить с ними завет. Also stellt euch vor, Gott hat vor, mit ihnen ein Bund zu schließen. Он призвал Моисея на гору. Er hat Mose auf den Berg gerufen. Вот он беседует с ним там. Und so spricht mit ihm dort. Дает ему скрижали с заповедями. Gibt ihm dann die Tafeln mit den Geboten. Бог говорит с ним о ковчеге завета. Gott spricht mit ihm über den Bund. О скинии. Über den Tempel. Он объясняет ему, как должно происходить служение ему. Er erklärt ihm, wie der Gottesdienst geschehen soll. А народ израильский развратился в это время. Aber zu der Zeit hat Volk Israel unten Götzen angebetet. Что они делают? Was machen sie? Они поклоняются золотому тельцу. Sie beten einen goldenen Kalb an. И вы знаете, на что это похоже? Und wisst ihr, was, wem das ähnlich ist? Как если бы жених вот собирается жениться, да? Stellt euch vor, wenn ein Bräutigam vorhat zu heiraten. И он так ждет этого дня. Und er wartet so dermaßen auf diesen Tag. И вот уже час венчания настает. Und so kommt es jetzt gleich zur Vermählung. Он одевает свой костюм. Also er zieht seinen Anzug an. Он проверяет, все ли готово. Er prüft, ob alles bereit ist. Сердце его так бьет. Sein Herz pocht in seine Brust und sagt, ey, endlich. Also endlich. Она будет моя. Sie wird mir gehören. И он волнуется. Und er ist so aufgebracht. Представь себе, он выходит. Und stell dir vor, er kommt и обнаружит, что невеста его в это время загуляла. Und entdeckt, dass seine Braut in der Zeit ihm fremd geht. Это ужасно. Das ist schrecklich. Это ужасно. Das ist schrecklich. Вот точно так же, то же самое чувствовал Бог. Genau dasselbe hat auch Gott gefühlt. Он говорит, 40 лет вы искушали меня в пустыне. Er sagt, 40 Jahre lang habt ihr mich versucht in der Wüste. Вы знаете, он говорит, что вы искали моего, но не меня. Und er sagt, ihr habt nach dem gesucht, was ich euch geben kann, aber nicht nach mir selbst. И вот в нашем современном христианстве очень похожая картина. Und so ist das auch ein sehr so ein ähnliches Bild auch in unserem modernen Christentum. Многие христиане увлекаются разными учениями. Also viele Christen sind beschäftigt mit verschiedenen Lehren. Они ищут чудес. Sie suchen nach Wunder. Пророчеств. Sie suchen nach Prophetien. Чудеса. Nach Wunder. Где что-то происходит? Wo passiert etwas? Конференции. Konferenzen. Какие-то сенсации. Irgendwelche Sensationen. И вот, знаете, это все так заманчиво. Und wisst ihr, es ist alles so verlockend. Но Господь говорит. Aber Gott sagt zu uns. Меня, Господа. Mich, den Herrn. Моей славы. Meine Herrlichkeit. Моей близости. Meine Nähe. Yes, не ищут. Yes, yes. Suchen sie nicht. Не ищут моего лица. Sie suchen nicht mein Angesicht. Не ищут моего служения. Sie suchen nicht nach meinem Dienst. Не хотят нести крест и следовать за мной. Sie wollen nicht ihren Kreuz tragen und mir nachfolgen. Но хотят все сразу, много и сейчас. Aber sie wollen viel, gleich und sofort. Yeah. Это не так. Ist das nicht so? Это наше поколение, дорогие. Amen, amen. Ist das nicht unsere Generation, meine Lieben? Правда ведь? Nicht wahr? Понимаете? Люди могут слышать Божий призыв. Versteht mich, die Menschen können den Ruf Gottes hören. И многие слышат и даже откликаются на него. Und viele hören den Ruf und sogar antworten darauf. Но немногие, aber nicht viele, готовы принять откровение Божие в своей жизни. Sind bereit, die Offenbarung Gottes in ihrem Leben anzunehmen. Немногие готовы позволить Господу изменить их. Und nicht viele sind bereit, Gott zuzulassen, sie zu verändern. Когда я вышла замуж, als ich geheiratet habe, мне было 19 лет, ich war 19 Jahre alt. Я через пару месяцев уехала из дома. Nach ein paar Monaten bin ich von zu Hause weggefahren. Wir приехали из Москвы сюда. Wir sind von Moskau nach Deutschland umgezogen. Пару лет прошло. Dann kamen ein paar Jahre vorbei. И когда я приехала к своим родственникам, und als ich meine Verwandten dann besuchte, родственники мне сказали. Meine Verwandten haben zu mir gesagt, Лена, ты так изменилась. Helene, du hast dich so verändert. Конечно, я изменилась. Natürlich habe ich mich verändert. У меня же отношения с моим мужем. Ich habe doch eine Beziehung mit meinem Mann. У нас же с ним дружба. Wir haben doch eine Freundschaft. У нас любовь, в конце концов. Wir haben noch Конечно. Liebe. Natürlich. Конечно, мы изменились. Дружба всегда Und ich möchte sagen, что дружба с Богом, она обязательно изменится. Dass die Freundschaft mit Gott wird dich unbedingt verändern. Если ты не меняешься, und wenn du dich nicht veränderst, ходишь уже в церковь, ты считаешься долго христианином. Du gehst immer in die Gemeinde und denkst, dass du schon ein Christ bist sehr lange. Dann solltest du vielleicht deine Freundschaft mal prüfen. Дружба ли? Ob das tatsächlich eine Freundschaft ist. Yes. Что спасает человека? Was rettet einen Menschen? Не молитва покаяния. Nicht das Bekehrungsgebet. Не служение. Nicht der Dienst. И даже не хождение в церковь. Sogar nicht der Besuch einer Gemeinde. Это все классно. Das ist alles klasse. Ты принял Иисуса в свое сердце. Du hast Jesus in dein Herz angenommen. Но отношения. Aber eine Beziehung. Отношения с Ним спасают тебя. Aber nur die Beziehung mit ihm rettet dich. Давайте прочитаем еще Матфея 7 главы 21 стих. Lass uns noch mal aus Matthäus 7, Verse 21 bis 23 vorlesen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern der, wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich zu ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Wie? Они же именем Иисуса действовали. Sie haben durch den Namen Jesus was getan. Да бесы слушались их даже. Sogar die Dämonen haben auf sie gehört. Но Иуда тоже исцелял. Aber der Jude hat auch sogar geheilt. И он тоже чудеса творил. Und er hat auch Wunder getan. И пошел в ад. Und ging in die Hölle. Вот Иисус говорит. Also Jesus sagt hier. Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Понимаете, Евангелие без креста. Versteht mich bitte richtig, das Evangelium ohne das Kreuz. Оно делает нашу веру вот такой теплой. Das macht unser Glauben lauwarm. И огонь в сердце, ну, не ярко горит. Und das Feuer in dem Herzen, das lodert nicht ganz hell. И могут прийти проблемы. Und es können Probleme kommen. Или, может быть, мир начнет тебя влечь. Oder vielleicht wird die Welt anfangen, dich zu verlocken. И тогда этот огонь вообще может anzuziehen. Und es kann passieren, dass dieser Feuer komplett erlischt. И что тогда с тобой будет? Und was wird dann mit dir geschehen? Оказывается, надо знать Иисуса, чтобы попасть в небеса. So wie man sieht, dass man Jesus kennen muss, um in den Himmel zu kommen. Знать Иисуса. Man muss Jesus kennen. Знающий, боящийся Господа, не будет творить беззаконие, правда? Also derjenige, der Gott fürchtet, ihn kennt, der wird bestimmt keine gesetzlosen Dinge tun. Если ты любишь, also wenn du liebst, ты все сделаешь для него. Du wirst alles für ihn tun. И вот смысл христианства в том, чтобы знать Бога лично. Und der Sinn des Christentums ist, dass du Gott persönlich kennst. Если ты еще не понял, wenn du das noch nicht verstanden hast, я открываю тебе секрет. Dann möchte ich dir dieses Geheimnis verraten. Смысл христианства, чтобы знать Бога лично. Amen. Also der Sinn des Christentums ist, Gott persönlich zu kennen. И вот в Библии есть очень немного людей. Und in der Bibel gibt es nur wenige Leute, которые Бог назвал своими друзьями. Die Gott seine Freunde genannt hat. Okay. У него много последователей. Er hat viele Nachfolger. Но у него мало друзей. Aber er hat wenige Freunde. Его дружба с Иисусом. Und so ist die Freundschaft mit Jesus. Это не только молитва. Das ist nicht nur das Gebet. Это не только хождение в церковь. Das ist nicht nur Besuch einer Gemeinde. Или чтение Библии. Oder das Lesen von der Bibel. Послушай меня. Hör zu. Дружба с Иисусом. Die Freundschaft mit Jesus. Это принятие его принципов. Das heißt, dass du seine Prinzipien annimmst. Его заповедь. Von seinen Geboten. что ты имеешь с ним что-то общее. Dass du mit ihm was Gemeinsames hast. Конечно, ты не будешь всегда идеальным. Natürlich wirst du niemals ein idealer Mensch sein. Конечно, ты еще будешь спотыкаться и даже совершать грехи. Natürlich wirst du mal wieder stolpern oder sündigen. Но что тебя соединяет с Иисусом? Aber was verbindet dich dann mit Jesus? Понимаете? Versteht ihr? Мы не должны быть религиозниками. Wir dürfen keine religiösen Menschen sein. Без его откровений, кто он? Also ohne die Offenbarung von ihm, wer er ist. Мы будем просто религиозниками. Werden wir einfach nur religiöse Menschen sein. Но нам нужна дружба. Aber wir brauchen Freundschaft. Wir brauchen Beziehung mit ihm. И вот Иисус, он никогда не говорит. Und Jesus sagt niemals, ты должен. Du musst. Туда ходи, туда не ходи. Dort sollst du hingehen, dort nicht. Потому что если ты любишь. Denn wenn du liebst. Ты все сделаешь. Dann machst du alles. И он хочет, чтобы мы с ним были друзьями. Und er möchte, dass wir mit ihm Freunde werden. Ja, Господь иногда проводит нас через пустыню. Ja, manchmal führt uns der Herr durch die Wüsten durch. И вот иногда люди говорят: «О, Бог, ты разочаровал меня, ты не помог мне, не ответил мне». Und so sagen manche Menschen: «О, Herr, du hast mich so enttäuscht, du hast mir nicht geholfen». Вот Авраам, он не разочаровался в Боге. Aber der Abraham hat sich nicht enttäuscht. Когда он сказал ему принести в жертву своего сына. Als er zu ihm sagte, er soll seinen Sohn opfern. Потому что он уже знал Бога. Weil er Gott schon vorher gekannt hat. А христиане иногда говорят: «Бог, ты мне не дал». Und manchmal sagen Christen: «Herr, du hast es mir des und jenes nicht gegeben». Ты меня разочаровал. Du hast mich enttäuscht. Я ухожу. Ich gehe jetzt. Понимаете? Das ist nicht richtig. Потому что мы хотим Бога не за то, что Он нам что-то может дать. Denn wir wollen Gott nicht deswegen, weil er uns etwas geben kann. А потому что Он уже все отдал самое дорогое за нас. Weil er schon das Wertvollste, was für ihn war, uns gegeben hat. Иисус, Он первый протянул нам руку дружбы. Und Jesus hat als Erster uns die Hand gestreckt für die Freundschaft. Да, Он проводит иногда нас через пустыню. Ja, er führt uns manchmal durch die Wüste. Потому что Он хочет сделать нашу дружбу личностью. Denn er möchte seine Freundschaft persönlich, also persönlich. Но сперва он ведет тебя к кресту, а zuerst führt er dich zum Kreuz. Он говорит: вот здесь был распят за тебя мой сын. Er sagt zu dir: da wurde mein Sohn für dich gekreuzigt. И он начинает говорить. Und er fängt an zu dir zu sprechen. Начинает тебя открываться. Er fängt sich dir zu offenbaren. Иисус говорит. Und Jesus sagt: я уже не называю вас рабами. Ich nenne euch nicht mehr meine Knechte. Но я назвал вас друзьями. Aber ich habe euch zu meinen Freunden genannt. Это такая привилегия. Das ist so ein Privileg. Это такая привилегия. Das ist so ein Privilegium. Дорожи этой дружбой. Und schätze diese Freundschaft.